بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Geschwister im Internet, Inshallah fahren wir fort mit unserer Unterrichtsreihe über die Eigenschaften der Salaf. Von den Eigenschaften und Arten der Salaf war, dass sie fühlten, dass diese Welt unbedeutend ist. Wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, das Diesseits ist im Vergleich zum Jenseits so, als ob einer von euch seinen Finger in den Ozean taucht und dann schaut, was er davon genommen hat. Subhanallah. Was bleibt, wenn du in deinen Finger und deinen Finger in den Ozean tauchst und ihn wieder hochholst? Was bleibt da übrig? Und genau so ist das Diesseits, also wertlos. Subhanallah. Und er sallallahu alaihi wasallam sagte auch, wenn das Diesseits bei Allah so viel gelten würde oder so viel wert wäre wie der Flügel einer Mücke, und wir wissen, wie klein eine Mücke ist und wie nervig sie ist, subhanallah, wie der Flügel einer Mücke, so hätte er einen Ungläubigen nicht erlaubt, auch nur einen Schluck Wasser davon zu nehmen. Subhanallah. Malik ibn Dinar sagte, hütet euch vor dem Zauberer, der die Herzen der Gelehrten verzaubert, indem er sie von Allah, dem Allerhöchsten, ablenkt, das heißt mit dieser Welt. Ihre Eigenart ist hässlicher als Zauberei, womit Harut und Marut gekommen sind. Denn ihre Magie hat einen Mann von seiner Frau getrennt, während diese Welt den Sklaven von seinem Herrn trennt. Ja Allah, schaut mir an, was für Gelehrte wir hatten, Subhanal Malik. So waren die Gelehrte. So haben sie das verstanden. La ilaha illallah. Sie haben die Leute, ja, sie haben diese schöne Gerede über das Diesseits und über diese Welt, dass sie sich einnimmt, ja, oder das schöne Gerede der Frau, das schöne Gerede des Mannes gegenüber der Frau und so weiter. Sie haben es schlimmer angesehen als die Zauberei, womit Harut und Marut gekommen sind. Weil die Zauberei von Harut und Marut hat zwischen Mann und Frau getrennt. Das ist ja eine gewaltige Sache. Es ist eine Zerstörung von der Gesellschaft. Aber während das schon so schlimm ist, so war die Trennung von dem Diener, von seinem Herrn schlimmer. Durch was? Durch diese Welt. Subhanallah. Hasan al-Basri sagte, wir haben gewisse Leute getroffen, für die diese Welt wie etwas war, was ihnen anvertraut wurde, was sie seinem Eigentümer zurückgeben müssen. Sie sahen, dass nichts von ihnen gehörte, so reisten sie leicht zum Jenseits. Subhanallah. So waren die Salaf al-Salih, meine lieben Geschwister. Abdullah ibn Mubarak pflegte zu sagen, diese Welt ist das Gefängnis des Gläubigen. Die beste Handlung im Gefängnis ist Geduld und Kontrolle seiner Wut. Der Gläubige hat kein Heimatland in dieser Welt. Ich wiederhole das und das ist sehr schön. Der Gläubige hat kein Heimatland in dieser Welt. Sein Land wird dort sein, morgen im Jenseits. Ja Allah, was für schöne Worte. Und wir kennen das, jemand, der praktiziert. Ja. Und der ist weder in Deutschland willkommen, noch in seinem eigenen Land, noch in irgendeinem anderen arabischen Land oder islamischen Land. Er wird kein Heimatland besitzen. Dann wird ein Fremder sein für diese Welt. Und seine Heimat wird dann das Jenseits sein. Möge Allah uns unsere Heimat im Jenseits sein lassen. Einer der Salaf sagte, wenn du Allah nahe sein willst, dann errichte eine eiserne Wand zwischen dir selbst und deinen Gelüsten. Ja Allah. Er sagte, wenn du Allah nahe sein willst, dann errichte eine eiserne Wand zwischen dir und deinen Gelüsten. Subhanallah. So waren sie. Sie haben sich vom Diesseits abgeschirmt. Sie haben das Diesseits nicht wertvoll angesehen, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam und selbst Allah subhanahu wa ta'ala sieht das Diesseits als nicht wertvoll an. Subhanal Malik. von einer anderen Art, eine andere Eigenschaft der Salaf war, dass sie nichts verschwendeten, was halal ist, wenn sie es fanden. Dies ist, weil das, was halal ist, zu allen Zeiten und entsprechend der Stufen der Leute selten ist. Sie gaben dem Ernten von Halalgeld Priorität über alle anderen Sorgen, denn sie waren zweifellos die Kinder des Jenseits. Subhanallah. Reine Taten, welche passend sind für das Jenseits, treten nicht bei dem auf, der Haram oder zweifelhafte Sachen ist. Zweifelhaftes oder Haram Sachen ist. Bei ihm findet man keine reine Taten, keine aufrichtige Taten für das Jenseits. Denn derjenige, der Haram ist, dessen Taten beweisen sich dadurch als Haram. Während von dem, welcher zweifelhaftes ist, zweifelhafte Taten hervorkommen. Und wer aufrichtige Taten wer ehrliches und halal ist, der wird auch reine und aufrichtige Taten hervorbringen. Selbst wenn derjenige, der haram ist, Allah gehorchen will, wird er vorfinden, dass er kaum dazu imstande ist, kaum dazu in der Lage ist. Dies ist der Grund, wieso Allah, der Allerhöchste, seinen Gesandten und den Gläubigen das Gleiche anbefohlen hat. In Bezug auf was? Auf das Essen, dass man halal essen soll, von guten Sachen essen soll. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Inna Allah tayyibun, la yaqbalu illa tayyiba. Allah, der Allerhöchste, ist gut und akzeptiert nur Gutes. Allah hat den, und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam weiter: Allah hat den Gläubigen das befohlen, was er den Gesandten befohlen hat. Der Allerhöchste hat gesagt: O ihr Gesandten, esst von den guten Dingen und handelt rechtschaffen. Esst von den guten, ja, von den halal Sachen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt: O die ihr glaubt, esst von den guten Dingen, mit denen wir euch versorgt haben, also mit den halal Sachen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat den Gläubigen genau dasselbe anbefohlen, was er den Propheten anbefohlen hat. Subhanallah. Reine und erlaubte Speise essen ist also eine der größten Hilfen im Verrichten von rechtschaffenen Taten und eine Bedingung für die Erhörung der Bittgebete, meine lieben Geschwister. Yunus ibn Ubaid al-Rahman sagte: Heute gibt es weniger als einen Dirham, der rein ist. Wenn wir ihn finden würden, würden wir damit versuchen, unsere Kranken zu heilen. Subhanallah. Das hat er damals gesagt. Was ist in unserer Zeit? Allahu musta'an, liebe Geschwister. Auf jeden Fall, ihre Taten als gering anzusehen, ist eine weitere Eigenschaft des Salafus Salih gewesen. Egal, was sie taten, wie viel sie taten, und wenn man alle Taten der Menschen und der Djinn von Anfang bis Ende für eine Person nur anrichten würde, so würde diese Person denken, dass sie nicht genug getan hat. Einer der Salaf sagte: Die Rechte Allahs wiegen schwerer, als der Sklave tragen kann, also wir, der Diener. Und seine Gnaden sind mehr, als einer aufzählen kann. Und das sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran: Allah hat euch so viele Gaben gegeben, doch ihr könnt sie nicht aufzählen. Dann sagt er weiter: So gehe in den Morgen reuevoll ein und gehe in den Abend reuevoll ein. Subhanallah. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam pflegte zu beten, bis seine Füße oder Beine anschwollen. Und wir kennen das, es wurde zu ihm gesagt: Warum machst du das? Wieso tust du das, obwohl deine Vergangenen und deine kommenden Sünden schon vergeben wurden? Was hat er gesagt? Soll ich kein dankbarer Diener sein? Ja, nee, obwohl seine Sünden vergeben waren und obwohl er keine Taten machen müsste, hatte das, was er tat, wenig als gering angesehen und hat gesagt: Okay, wenigstens stehe ich ein paar Stunden im Gebet und danke Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa. Und das ist der Gesandte Allahs, liebe Geschwister. Einige Leute gingen zu, einer der Salaf wartete freudig darauf, dass die Nacht komme, um sich in die Anwesenheit seines Herrn zurückzusehen. Der Tag bedrückte ihn, weil er fürchtete, dass die Leute ihn von der Anbetung seines Herrn abhalten könnten. Subhanallah. Diese Leute haben die Spitze der Gesundheit ihrer Herzen erreicht. Wenn zu ihnen gesagt worden wäre, Der Tag der Auferstehung ist morgen, hätte dies an ihrem Gemütszustand nichts geändert. Subhanallah. Muhammad ibn Abu Umayra, radiallahu an, der ein Gefährte des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam war, sagte: Wenn ein Diener auf sein Gesicht niederfallen würde, in Gehorsam Allah gegenüber, vom Tage, an dem er geboren wurde, bis zum Tage, an dem er stirbt als alter Mann, würde er diese Sache gering achten an dem Tag, also an dem jüngsten Tag, wünschend, dass er sich in guten Taten noch mehr begeistert hätte, weil er es lieben würde, dass ihm die Belohnung vermehrt wird. Subhanallah, liebe Schwester. Das, er sagt, wenn ein Mann, also stell dir vor, ein Baby kommt auf die Welt und dieses Baby, ohne einen Mucks zu machen, wirft sich nieder für das Angesicht Allahs und ist die ganze Zeit im Sujud. Von dem Tag an, wo er lebt, von der Sekunde aus, wo er lebt, bis zur Sekunde, wo Malikul Maut, der Todesengel, kommt. Der hat sich nicht bewegt, die ganze Zeit da. Und hat Allah gepriesen, Allah gedankt und so weiter. So sagt er, dann würde er diese Tat als gering achten. Subhanallah. Subhanallah, was ist dann mit uns, liebe Geschwister? Wir denken, wir haben schon viel gemacht. Wir sagen, ja, Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala ist barmherzig und ich bete und faste und ich mache Zakat und ich gehe doch manchmal zu Hajj. Ja, subhanallah, das ist wahr. Doch wenn all diese Sachen, die Sahaba taten und die Salafas taten und sie taten viel mehr, als wir heutzutage auch nur wagen können, es zu tun, so haben sie diese Taten nur als gering erachtet. Und sie haben geweint vor Allah subhanahu wa ta'ala, auf dass er sie nicht ins Höllenfeuer wirft und wenigstens eine einzige Hasana für sie annimmt. Subhanallah. Subhanallah. Die Angst vor Fehlerhaftigkeit im Wissen und Rechtsleitung war eine Eigenschaft von der Salafu Salih. Ihre Geduld und ihr Leiten der Umma zu dem, was gut ist in dieser Welt und im Jenseits. Denke nicht, dass irgendeiner von ihnen es liebte, in irgendeiner weltlichen Angelegenheit um Rangstufen erhöht zu werden. Lieber Bruder, liebe Schwester, sie hassen es oder sie hassten es, Fatawas zu erteilen, zu geben, denn derjenige, der eine Fatwa gab oder gibt, hatte eine Situation zwischen Allah und seinen Dienern betreten. Subhanallah. Subhanallah. Abdurrahman ibn Abu Layha sagte: Ich habe 120 der Gefährten des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam getroffen. Also war er was? Ein Tabi'i, zweite Generation. Er hat 120 Sahabe getroffen. Sagt, keiner von ihnen hat gesprochen, ohne sich zu wünschen, dass die Worte seines Bruders genügend sind. Subhanallah. Das heißt, sie haben sich erstmal geweigert zu sprechen. Ja, die haben gesagt, oder sie haben diese Leute weggeschickt, sie haben gesagt, geh zu dem. Und der hat ihn weggeschickt, hat gesagt, geh zu dem, sodass sie verzweifelt wurden. Weil jeder von ihnen, von diesen Sahaba, hoffte, dass sein Bruder was sagt und dann müssen sie nichts mehr sagen und es würde genügen. Subhanallah. Und dann sagt Ibn Abi Layla weiter, und keiner von ihnen hat eine Fatwa gegeben, ohne zu wünschen, dass sein Bruder ihm darin genügen würde. Ja? Also sie haben eigentlich gehofft, dass jemand anders, ein Bruder von ihnen, eine Fatwa gibt und sie keine Fatwa geben müssen, weil sie davor Angst hatten, subhanallah. Angst, Fehler zu begehen, Angst, Fehler im Wissen zu vermitteln, Angst, falsche Rechtleitung zu geben oder die falsche in die Irreleitung zu führen, subhanallah. Fudail ibn Iyad, rahimullah, sagte: Einen Dinar für einen Menschen zu spenden, ist mir lieber, als ihnen meine Worte zu spenden und deshalb einfacher für meine Seele. Einige Leute schlugen vor, dass Sufyan ibn Uyayna mit ihnen sitzen würde und ihnen einen Dars geben würde, aber er weigerte sich, indem er sagte: Ich bin nicht in der richtigen Position, um euch Wissen zu geben, noch ihr, um zuzuhören. Jetzt schaut mal die Begründung. Er sagte, das Beispiel von euch und mir ist wie diese Aussage. Ja, ist was? Also so, Leute, die lernen wollen, gehen zu einem Gelehrten, zu wem? Zu Sufyan ibn Uyayna, sagen, bring uns was bei. Der sagt, nein, ich bin nicht der richtige Mann, obwohl er der richtige Mann definitiv war. Da sagte er, das Beispiel von euch und mir ist, als ob ihr sagen würdet, leg all deine Fehler offen und dann lasst uns zu einem gemeinsamen Verbergen gelangen. Was bedeutet das? Das heißt, der Gelehrte soll seine ganzen Fehler offenlegen und alle anderen, die zuhören, sollen dann also zusammen diese Sache verbergen. Subhanallah. Als ob du jemandem sagst, ja, ich habe gestern die und die Sünde gemacht, aber sag's keinem. Subhanallah. Abu Muslim al-Khawlani, rahimullah, sagte, viele Leute leben unter den Leuten bloß mit ihrem Wissen. Ja, ihre eigene Seelen zerstörend. Was heißt das? Hier bedeutet Wissen nicht was Gutes, sondern mit Einbildung und Egoismus. Das heißt, jemand denkt, er hat Wissen. Das heißt, er ist fehlerhaft in seinem Wissen. Und genau das Gegenteil waren die Sahaba. Sie haben niemals gedacht, dass ihr Wissen vollständig war. Sondern sie haben immer gedacht oder Angst gehabt, dass ihr Wissen fehlerhaftig war. Abu Hazim Rahimullah pflegte zu sagen, die Gelehrten unserer Zeit haben sich mit Worten, Achtung, haben sich mit Worten ohne Taten zufrieden gegeben. Was? Nochmal? Er sagte, die Gelehrten unserer Zeit haben sich mit Worten ohne Taten zufrieden gegeben. Das heißt, sie reden, aber sie machen nichts. Die Gelehrten, sagt Abu Hazim Rahimullah. Er sagte, die Salaf pflegten zu praktizieren, aber nicht zu reden. Das heißt, die Sahaba, Ta'bin, Atwa Ta'bin, die haben wenig geredet, aber viel praktiziert. Nach ihnen praktizieren die Leute und sprachen. Das heißt, nach diesen Salaf, nach diesen ersten drei Generationen kamen Leute, die haben praktiziert, aber die haben auch gesprochen. Dann sagt er, ihnen folgt ein Volk, welches spricht, aber nicht praktiziert. Subhanallah. Das heißt, man kann sagen, sogar heutzutage wir, wenn nicht sogar die vierte Kategorie, die gleich kommt. Das heißt, ihnen folgte ein Volk, welches spricht, aber nicht praktiziert. Das heißt, sie sagen etwas, was sie nicht tun. Und dann sagt er weiter, es wird eine Zeit kommen, wo die Leute weder sprechen, noch praktizieren werden. Subhanallah, möge Allah es bewahren. Abdurrahman al-Sulaymi sagte, wir haben Leute getroffen, welche vom Koran 10 Ayat lernten, gefolgt von weiteren 10. Sie gingen nicht zu den nächsten 10 über, ohne die ersten 10 zu praktizieren. Und hier, meine lieben Geschwister, muss man eins klarstellen, weil viele verstehen es falsch und versuchen eventuell diese Sache auch zu praktizieren, aber es klappt nicht. Das Problem darin ist, es geht hier um 10 Ayat, die man praktizieren kann. Denn wenn Allah subhanahu wa ta'ala eine Geschichte von den vergangenen Völkern uns erzählt, was sollen wir davon praktizieren? Man kann sich höchstens daraus einen Nutzen ziehen, aber praktizieren kannst du davon nichts. Und so ist das im Koran. Das heißt, sie haben, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, wisse, dass Allah ein einziger ist und bitte um Vergebung und deine Sünden, oder sagte, bete, faste und so weiter, dann Subhanallah, dann haben sie diese Sachen gemacht und dann weitergegangen erst zum nächsten. Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, überliefert mit Berufung auf Muhammad ibn Ziyad, dass er sagte, ich sah Abu Umama zu einer Person sprechen, die geweint und geheult hat. In der Niederwerfung, wo? In der Moschee. Dann ist er zu ihm gegangen und hat gesagt, Du wärst so gewesen, wie du gewesen warst, wäre dies dein eigenes Haus gewesen. Ja, das klingt kompliziert. Das heißt, hättest du das bei dir zu Hause gemacht, dass du so lange Sujud gemacht hast und viel geweint hast, dann wäre diese Sache gut für dich gewesen. Aber du hast es in der Öffentlichkeit gemacht, so ist diese Sache nicht gut für dich. Subhanallah. Subhanallah. Sufyan al-Thawri sagte, nein, al-Sha'bi, rahimallah, sagte, oder er wurde gefragt, gib uns eine Fatwa, o Alim, o Gelata. Er antwortete ihnen, er sagte ihnen, nennt einen wie mich nicht Gelaten. Al-Sha'bi, subhanallah. Und er sagte, nennt einen wie mich nicht Gelaten, sondern der Gelehrte ist der, der seine Gelenke demütigt aus Unterwerfung, aus Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Sufyan al-Thawri, rahimullah, sagte, und das ist ganz wichtig, wen sein Wissen, also sein eigenes Wissen, selbst zum Weinen bringt, der ist ein Gelehrter. Wem sein Wissen zum Weinen bringt, der ist ein Gelehrter. Was bedeutet das? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, diejenigen, denen von ihnen das Wissen gegeben wurde, fallen auf die Knie, aus dem Koran verlesen wurde. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch, als ihnen die Zeichen des Allerbarmes verlesen wurden, fielen sie ehrbietig nieder, weinend. Fielen sie ehrbietig und weinend nieder, subhanallah. Kharru sujada. Sujada wa bukya. Also sie haben Sujud gemacht und viel geweint, subhanallah. Subhanallah. Das war ein Wecker. Alhamdulillah. Tayyib. Machen wir noch inshallah zwei, drei Eigenschaften, dann reicht das inshallah für heute. Eine weitere Eigenschaft natürlich von der Salaf war nicht die Aufrichtigkeit, dann das ist klar, nein, sondern aufrichtig nacheinander fragen. Und wallahi, diese Sache fehlt heutzutage in der Umma, liebe Geschwister, aufrichtig einander fragen. Dass einer nach ihren Bedürfnissen fragte. Bist du ihm hingegangen? Brauchst du was? Willst du was? Hast du genug Essen? Hast du genug Kleidung? Brauchst du Geld? Soll ich dir Geld geben? Hast du Schulden? Soll ich dir helfen? Soll ich dir was kaufen? Willst du was? Brauchst du was? Soll ich dir was bauen? So waren die Salaf. Heute, der eine rennt weg vor dem anderen. Wallahi, liebe Geschwister, ich habe Geschwister gesehen, die wegrennen, wenn du zu ihnen in die Richtung gehst. Die wollen nichts mit Muslimen zu tun haben. Die wollen nur für sich selbst sein. Und ich nehme es ihnen auch nicht übel, weil die Muslime heute, wenn du auf sie zugehst und sie einfach nur kennenlernen willst oder fragen willst oder sonst irgendwas, oh, die behandeln dich schlecht und sie wollen nichts mit dir zu tun haben. Subhanallah. Die Menschen heutzutage sind Fremde in Bezug auf solche Eigenschaften. Ihre Art zuwiderhandelnd. Vielleicht fragt einer seinen Freund, wie geht's dir? Wie stehen die Dinge? Und er sagt, gut, alles okay. Wobei er seine wahre Situation gar nicht sagt. Er sagt nicht, welche Probleme er hat, welche Sorgen er hat, welchen Kummer ihn überkommen. Die Aussage, wie geht es dir, ist nur noch eine Eingewohnheit geworden. Ja, sag Assalamu alaikum, wie geht's, gut, Alhamdulillah, tschüss. Ja, das ist nur eine bloße Angewohnheit geworden. Und keiner interessiert sich mehr wirklich für den anderen, wie es ihm geht. Einer der Salaf sagte, wenn du nicht wünschst, die Bedürfnisse deines Bruders zu erfüllen, indem du seine Sorgen teilst oder aufrichtig Bittgebet machst, dann frag ihn nicht, wie laufen die Dinge. Dann frag ihn nicht, wie geht es ihm. Denn er sagt, dann wenn du das tust, obwohl du diese Bedürfnisse nicht machen willst, dann gilt das als Heuchelei. Subhanallah. Der Salaf radiallahu anhum pflegten nacheinander zu fragen, sodass der Unachtsame ermahnt wurde. Ja? Sie haben sich gegenseitig erinnert. Sie haben aneinander gefragt. Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, wurde gefragt, wie geht es dir heute Morgen? Und er antwortete ehrlich, er sagte, heute Morgen bin ich als geringer Diener aufgestanden vor einem erhabenen Herrn. Ich ging in den Morgen ein, befohlen durch seinen Befehl. Imam al-Shafi, rahimahullah, wurde gefragt, wie geht es dir heute Morgen? Er antwortete, ich bin in diesem Morgen eingetreten, die Versorgung meines Herrn essend, aber wahre Dankbarkeit ihm gegenüber nicht erfüllend. Subhanallah. Subhanallah. Malik ibn Dinar wurde gefragt, rahimullah, wie geht es dir heute Morgen? Er antwortete, ich bin in den Morgen eingetreten, während meine verbleibende Lebenszeit sich verringert und meine Sünden zugenommen oder zunehmen. Subhanallah. Subhanallah. Sie haben nacheinander gefragt und wenn sie gefragt wurden, haben sie ehrlich und aufrichtig geantwortet. Subhanallah. Eine weitere Eigenschaft des Salaf, und diese Eigenschaft ist heute auch leider verloren gegangen, weil man weiß nicht wie, war es, den Satan, den Shaitan, den Iblis zu bekämpfen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wahrlich, der Shaitan ist euch ein Feind, so nehmt ihn euch zum Feind. Er ruft dir seine Anhängerschaft nur dazu auf, zu den Insassen der Feuerglut anzugehören. Subhanallah. Dies ist ein Aspekt des Lebens, der von vielen Leuten ignoriert wurde. Und Iblis ist nie achtlos uns gegenüber. Daher sollten wir ihn auch nicht ignorieren. Denn er beobachtet uns und ist darauf aus, uns eine Falle zu stellen, uns ein Bein zu stellen, uns von Allah subhanahu wa ta'ala mit der Dunya zu entfernen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, Iblis platziert seinen Thron auf dem Wasser, von wo aus er seine Armee und Truppen aussendet. Der angesehenste bei ihm ist der, der am meisten Aufruhr unter den Leuten stiftet. Subhanallah. Schaut mal, was sagt Fudail ibn Iyad, rahimullah. Er sagt, wenn Iblis den Sohn Adam mit einem von den drei Dingen erobert hat, oder wenn er es geschafft hat, dass diese drei, eine von diesen drei Dingen, der Sohn Adams, also du und ich und andere auf den Menschen, diese Sachen machen, so sagt er, ich werde nichts anderes von ihm mehr verlangen. Wer sagt es? Dann sagt der Shaitan, Khalas, ich habe meine Aufgabe erledigt, der ist jetzt verloren, ich brauche mich nicht mehr um den kümmern. Welche drei Dinge sind das? Erstens, selbstverliebt sein. Ja, ja, salam. Selbstverliebt sein. Selbstverliebt sein. Wallahi, wenn jemand selbstverliebt ist, oh, man kann dazu so viel Scharh machen, so viel erklären. Das heißt, du bist zufrieden mit deinen Taten. Du bist zufrieden mit deiner Anbetung gegenüber Allah. Du denkst, du hast genug getan. Du denkst, du hast genug Wissen. Und. Selbstverliebt sein. Nur mit sich selbst beschäftigt. Und denkt, er ist gut. Kümmert sich nur um sich selbst. Kümmert sich nur um die Dunya. Was die anderen Leute von ihm denken. Und. Zweitens, seine Taten für viel halten. Ja, er sagt, Alhamdulillah, ich habe heute fünfmal täglich gebetet, boah, das ist sehr viel. Und manche beten gar nicht. Oder er sagt, ich habe heute drei Zeilen im Koran gelesen, Mashallah, habe ich viel gelesen. Dabei ist das gar nichts. Und so weiter. Und drittens, Vergesslichkeit seiner Sünden gegenüber. Und das ist, und alle drei sind heute so. Vergesslichkeit deiner Sünden. Das heißt, du hast so viele Sünden gemacht, doch er hat dich vergessen lassen. Das Gute, was du gemacht hast, hat überwiegt. Du sagst, ja, ich habe gar nicht so viele Sünden. Dabei, deine Sünden sind viel. Wallahi, unsere, also meine Sünden sind viel. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala mir sie verzeihen. Subhanallah. Die Salaf al-Salih, die haben ihre Sünden als viel und groß angesehen. Wahb ibn Munabbih, rahimullah, pflegte zu sagen, hüte dich davor, Shaitan öffentlich zu verachten, während du ihm im Geheimen gehorchst. Derjenige, der in Ungehorsam schläft, so wird der Shaitan aufgrund dessen bei ihm schlafen als seine Braut. Ja, das sagt, ist kein Hadith, ja. Es ist Wahb ibn Munabbih, rahimullah, sagt das. Ja, was heißt, wenn du tagsüber so tust, als ob du Shaitan fürchtest, aber eigentlich zu Hause ihn nicht fürchtest, dann wundere dich nicht, wenn der Shaitan deine Braut ist. So sei achtsam, lieber Bruder, liebe Schwester, und sei gewarnt vor dein eigenes Wohlergehen. Denke nicht, dass der Shaitan dich verlassen hat, denn du siehst, dass du dich in der Anbetung näherst. Wenn du siehst, dass du dich besser verbesserst in der Anbetung, wenn du siehst, dass du stärker wirst, dass du besser wirst, wenn du siehst, dass deine Taten mehr werden, ha? Und der Shaitan, oder es trifft dich keine Prüfung, dann wisse, irgendwas machst du falsch. Das heißt, wenn deine Taten viel sind, aber es kommt keine Prüfung zu dir von Allah subhanahu wa ta'ala, dann wisse, irgendwas ist falsch. Entweder ist deine Aqida falsch, oder die Art und Weise, wie du es machst, ist falsch, oder sonst eine andere Kriterie ist falsch. Denn wenn, dann Allah subhanahu wa ta'ala sagt, habt ihr denn gedacht, ihr sagt, wir glauben und ihr werdet nicht geprüft? Nein, natürlich werdet ihr geprüft, natürlich werden wir geprüft. Und Al-Hasan al-Basri, Rahimullah, sagte, wenn der Shaitan dich fortlaufend, und wenn Shaitan dich fortlaufend Allah gehorchen sieht, dann wird er dich wieder und wieder aufsuchen. Das heißt, je mehr du machst, desto mehr du machst, desto mehr öfters kommt der Shaitan zu dir. Und dann sagt er, wenn er deine Beharrlichkeit sieht, wächst seine Erschöpfung mit dir. Und er verwirft dich. Das heißt, er versucht und kommt mit links. Du bist am Beten und Fasten und Machen und Koran lesen und Lernen und Tun. Ja? Du steigerst dein Iman, dann kommt er von der Seite. Er macht mit Sina, kommt mit Seite und mit Zinsen, kommt von da mit Schirk, kommt da von da mit dies, kommt von da mit kleinen Sünden, kommt da von da mit Ungehorsam sein gegenüber Eltern, kommt von hier mit vielen Sachen, schlechtes Gerede, schlechtes Denken und so weiter. Aber wenn du dich davon nicht provozieren lässt, wenn du gehorsam bleibst Allah gegenüber, so wird er müde und er sagt, es hat keinen Sinn, ist mir zu anstrengend, den schaffe ich nicht mehr. Dann sagt er, wenn du jedoch dich änderst, so beginnt er jedes Mal wieder Hoffnung auf dich zu haben. Das heißt, wenn du nicht beharrlich bist, wenn er sieht, durch eine bestimmte Sache hat er dich gekriegt, dann hat der Shaitan immer wieder Hoffnung und er wird dich immer wieder aufsuchen. Subhanallah. Von den Eigenschaften der Salaf, das letzte für heute, inshallah, ist ihre Dankbarkeit, ihre eigene Dankbarkeit als gering zu achten oder ihre Dankbarkeit zu überdenken. Das heißt, je mehr sie Allah subhanahu wa ta'ala gedankt haben, desto mehr wurde ihnen klar, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala nicht genug danken konnten. Abu Bakr ibn Abdullah al-Muzani, rahimullah, sagte, niemals sagt ein Diener Alhamdulillah, also Gott sei Dank, danke Allah, außer dass mehr Dank verpflichtend für ihn wird. Wie ist das zu verstehen? Gucken wir weiter. Was sagt Wahb ibn Munabbih? Er sagte, wenn dein Danken Allah, dem Allerhöchsten, eine Gnade an dich ist, von den Gnaden Allahs. Das heißt, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala danken kannst, und das ist eine Gnade von Allah, dass du Allah danken kannst, von den Gnaden Allahs, dann gibt es in Wirklichkeit nicht so was wie wahre Dankbarkeit. Warum? All dein Danken bedeutet bloß, dass du Allah übermäßige Gnaden dir gegenüber realisiert hast. Und du kannst Allah für sie nicht genug preisen. Das heißt, wenn dein Dankeschön sagen schon eine Gnade Allahs ist, wie willst du dich für das Dankeschön sagen auch bedanken? Funktioniert nicht. Deswegen haben sie ihre Dankbarkeit als klein erachtet. Sahal al-Tustari, rahimahullah, sagte, Dankbarkeit Allah gegenüber bedeutet, ihm nicht mit seinen Gnaden ungehorsam zu sein. Der ganze Körper ist von den Gnaden Allahs und seinen Gaben, so sei nicht ungehorsam ihm gegenüber. Mujahid und Makhul, rahimullah, pflegten über die Aussagen Allahs, hierauf werdet ihr an jedem Tag gewiss nach der Wonne gefragt werden. Hierauf werdet ihr an jedem Tag, an welchem Tag? An Yawm al-Qiyamah, nachdem wir gestorben sind. Ganz gewiss nach der Wonne gefragt werden. Nach welcher Wonne? Ja, Ihr wisst, was Wonne ist, also so Glück. Er wird jetzt erklärt, was ist Wonne? Die sagten dazu, gewiss, diese Wonne ist das kühle Getränk, der Schutz eines Zuhauses, die Zufriedenheit des Magens, die Perfektion der Glieder und der Genuss des Schlafes. Danach wirst du gefragt, ja, ging es dir gut? Hast du Danke gesagt? Nein? Okay, komm mal her. Ja? Hast du zu Hause gehabt? Hast du dich bedankt bei Allah? Das ist die Wonne, der wirst du gefragt werden. Warst du dankbar? Wenn Sufyan al-Thawri, wenn al-Hasan al-Basri fliegte über die Aussage Allahs, der Mensch ist seinem Herrn gegenüber wahrlich undankbar zu sagen, dies bedeutet, dass er sich an die Tragödien erinnert, die ihn befallen hatten, aber die Segen vergisst. Das heißt, der Mensch denkt nur darüber nach, oh, mir ist dies passiert, mir ist das passiert, wie schlecht und warum und wieso. Aber er denkt nicht daran, wie viele Gaben er hat von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Wie viele gute Sachen er bekommen hat von Allah subhanahu wa ta'ala. So vergisst er den Segen. Und dann sagt er, dann liest er die Ayat, an jenem Tag werden die Menschen in Gruppen getrennt herauskommen, damit ihnen ihre Werke gezeigt werden. Und Awun ibn Abdullah rahimullah pflegte über die Aussage Allahs, sie erkennen die Gunst Allahs und sie erkennen sie hierauf nicht an. Zu sagen, dies bedeutet, dass sie sehen, dass sie Gnaden von Allah sind, aber dann schreiben sie deren Ursprung den Menschen zu, damit Allah, der Allerhöchste, ignoriert wird. Sie sagen, wäre es nicht wegen dem so und so, wären diese Gaben, nicht zu uns gekommen. Subhanallah. Und das kann zu Schirk führen natürlich. Aber auf jeden Fall haben sie ihre Dankbarkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala als gering betrachtet, oder sie haben nochmal darüber nachgedacht, war ich wirklich dankbar? Konnte ich Allah subhanahu wa ta'ala dankbar genug sein? Und sie haben dann festgestellt, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber niemals wirklich und aufrichtig dankbar sein könnten. Sie haben einfach nur gehofft, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihre Dankbarkeit annimmt, inshallah. Tayyib, das war's für heute, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.